Ein Gretchen, das sich den Zuschauern reihum auf den Schoß setzt, ein Dorfrichter Adam, der die Zuschauer nackt im Foyer begrüßt, oder auch ein Schauspieler, der dem Theaterkritiker den Notizblock entreißt. Es ist heutzutage nichts Besonderes mehr, wenn die Darsteller im Theater dem Publikum auf die Pelle rücken. Das war 1966 ganz anders, als Peter Handkes Stück Publikumsbeschimpfung uraufgeführt wurde. Nicht im normalen Theaterbetrieb, sondern im Rahmen der Experimenta 1, eines Festivals des Frankfurter Theater am Turm für junge Talente und deren eher experimentelle Arbeiten. Das Typoskript mit Handkes Verbesserungen ist mittlerweile im Museum gelandet, im Literaturmuseum der Moderne in Marbach nämlich. Und auch sonst muss man sagen, was heute vor 51 Jahren ein Theaterskandal war, ist nun ein etwas verstaubter Text. Sie werden kein Schauspiel sehen, lauten die ersten Worte des Stückes Publikumsbeschimpfung von Peter Handke. 4 Schauspieler, die der Autor in den Regieanweisungen Sprecher nennt. Kein besonderes Bühnenbild, keine Kostüme, keine ausgefeilte Beleuchtung. Die 4 sprechen das Publikum direkt an. Sie empfinden das Unbehagen derer, die angeschaut und angesprochen werden, wenn sie von vornherein bereit waren, im Dunkeln zu sitzen und es sich behaglich zu machen. Wie sind wir zum Zuschauen verurteilt, noch zum Zuschauen freigestellt? Sie sind das Thema. Die Schauspieler sprechen weiter über vermutete individuelle Befindlichkeiten beim Publikum. Zur eigentlichen Beschimpfung kommt es erst im letzten Teil des Stückes. Ihr Maulhelden, ihr Hurra-Patrioten, ihr Fratzen, ihr Kasper, ihr Proleten, ihr Milchgesichter, ihr Heckenschützen. Und so weiter und so weiter. Durch die verkürzten Sätze ergibt sich ein ganz eigener Sprechrhythmus. Eine Sprech-Rock-Performance, an deren Ende die Darsteller dem Publikum dann ganz lapidar gute Nacht wünschen. Beim Schlussapplaus kommt es fast zu tumultartigen Szenen. Es gibt ekstatische Bravo- und Buh-Rufe an diesem 8. Juni 1966 im Theater am Turm. Der damals 23-jährige österreichische Autor Peter Handke mit Beatles-Frisur und Sonnenbrille wird auf die Bühne gerufen. Nach der Uraufführung in Frankfurt erklärt er: Ich habe das nicht als Beschimpfung gemeint, sondern ich wollte diese Beschimpfung nur unter Anführungszeichen bringen, nämlich als Zitat, als ironische Beschimpfung. Es war nicht von vornherein als Provokation gemeint, denn ich finde, dass das durchaus ein ernsthaftes und klassisches Stück beinahe ist. Was ich indirekt erreichen wollte, war nur die Aufmerksamkeit des Publikums. Peter Handke selbst sieht sich nicht als Revolutionär. Er versteht sich als Poet, der dem Theater durch präzise Sprechanalyse zu größerer Wirklichkeit verhelfen will. Regie führt Klaus Peimann. Er ist kurz zuvor Oberspielleiter am Frankfurter Theater am Turm geworden. Über seine erste Begegnung mit Peter Handke sagt Klaus Peimann rückblickend: Da war ein junger Mann mit langen Haaren, der kam so mit 2 Plastiktaschen, da waren die Beatles drin und die Rolling Stones. Und du musst das so machen wie die Rolling Stones und wie die Beatles. Das war natürlich damals sozusagen die Hymne der Revolution. Und so war auch für mich dieses Stück eigentlich eine Art Aufschrei dieser Zeit. Ich meine, man spricht von der 68er-Generation, aber das fing ja viel früher an. Und im Jahr 66 war schon diese Unruhe gegen die Herrschenden, gegen die Gesellschaft. Wir wollten alles anders machen. Und dieser Aufschrei der Beatles und der Rolling Stones aus dem proletarischen England und dieser Text von Peter Handke, das war ja der gleiche emotionale Moment. Also es war Ausdruck einer großen Oppositionsbewegung. Das Feuilleton ist von Publikumsbeschimpfung entzückt, sieht den Wendepunkt des Theaters gekommen. Was an diesem Abend der Uraufführung vor sich ging, erlebt man nur selten im Theater. Den Ausbruch, den Durchbruch der Jugend. Und? Hier birgt der Versuch und die Bereitschaft, überliefertes, konventionelles, stagnierendes, verdorrtes zu diffamieren und an der Wurzel wegzuätzen, neben jugendlicher Unbekümmertheit sehr viel Wissen um die Dinge des Theaters. Sowohl für Peter Handke als auch für Klaus Peimann ist Publikumsbeschimpfung der große Durchbruch und der Beginn einer über viele Jahrzehnte währenden freundschaftlichen Zusammenarbeit.